esse gerade Knisterjoghurt. Hört euch das mal an. Oh Mann, das sind die Freuden der Kindheit. Geil. Echter Knisterjoghurt. Lecker. Herzlich willkommen bei einer erneuten Folge von Nerd Nerd Nerd, dem diskordianischen Comic-Podcast, jetzt in Staffel 2. Ja, warum ausgerechnet ab diesem Zeitpunkt in Staffel 2? Nun, nach anderthalb Jahren war es mal Zeit für eine kleine Frischzellenkur und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Staffel 2 zu machen. Übrigens, mein Name ist der Steffen und ich bin auch heute wieder alleine hier. Das ist hier normal so. Heute habe ich eine kleine Review-Sendung vorbereitet, was hier ja manchmal so ein bisschen zu kurz kommt. Also da, wo ich das letzte Mal ja gar keine Reviews hatte, was ich selber ein bisschen schade gefunden habe. Dementsprechend werde ich mich heute mal ein paar Reviews widmen. Einerseits gucke ich mir eine neue Serie an namens Kaiju Max, die ist bei Onipress erschienen. Dann werde ich ein paar Worte verlieren zu Convergence, da sind nämlich jetzt die ersten paar Ausgaben raus. Da gucke ich mir die ersten beiden Ausgaben der wöchentlichen Serie an. Dann schaue ich mir an das Teen Titans Annual Nummer 1, auch von DC. Dann von Dynamite Entertainment Captain Victory and the Galactic Rangers. Das ist eine Serie, die ist im letzten Jahr schon gestartet und vor kurzem zu Ende gegangen. Jetzt habe ich dazu eine Meinung. Danach gehe ich in die Previews und dann ist die Sendung auch schon wieder fast zu Ende. So, dann wollen wir doch mal anfangen direkt. Und zwar, ich anfange mit einem neuen Comic namens Kaiju Max oder Kaiju Max, je nachdem wie man das aussprechen möchte. Die Serie ist von Onipress veröffentlicht worden oder wird veröffentlicht von Onipress. Jetzt muss ich mal eben warten, bis hier, genau, von Zander Cannon in dem Fall geschrieben und gezeichnet. Und es fängt direkt an mit einer schönen Darstellung eines großen, ja, weiß ich nicht, Heuschrecken-Godzilla-Monsters oder sowas und so eine Art Ultraman, diesem japanischen Superhelden. Ja, was ist die Prämisse von Kaiju Max? Kaiju Max ist also im besten Falle so eine nette Persiflage auf die klassischen japanischen Kaiju-Filme. Nämlich in Kaiju Max geht es nämlich genau um diese Kaijus. Also eben Godzilla-artige Monster, große Ungeheuer, gegen die Godzilla immer kämpft, Godzilla selber natürlich auch. Es geht aber eben auch um die Gegner aus so Sentai-Filmen, das sieht man hier nämlich auch, also Geschichten wie Power Rangers oder sowas, genau. Und die Prämisse von Kaiju Max ist also eben die, dass die Monster, nachdem sie besiegt sind, auf so eine Insel verschleppt werden, beziehungsweise auf so einer Insel geparkt werden, bis sie wieder gebraucht werden, warum auch immer. Ne, das ist also auch so ein Augenzwinkern auf diese ganzen Kaiju-Geschichten. Gezeichnet ist es sehr cartoonig, sehr kindgerecht, also ich würde das Ganze tatsächlich auch eher als All-Ages-Book irgendwo bezeichnen, was für Onipress jetzt auch nicht unbedingt alltäglich ist. Die haben auch viel krassen Kram, dem ich ein Kind jetzt nicht unbedingt in die Hand drücken möchte, aber es ist so brav und lustig, dass man da so echt drüber lachen kann. Es gab von Dark Horse vor einer etwas längeren Zeit ein Heft, das hieß Gamma, das war auch ein One-Shot und da ging es um eine ähnliche Prämisse. Das war eher so eine Mischung aus, ich sag mal, Godzilla, Power Rangers und Pokémon. Das hat dieses Monster-Thema meiner Meinung nach noch ein bisschen besser eingefangen als dieses Kaiju Max. Auch wenn Kaiju Max den Weg geht und die Monster in den Mittelpunkt stellt, weil es geht hier wirklich um diese Interaktion der Monster untereinander. Der Mensch rückt so ein bisschen als großer Gegenspieler in den Hintergrund und ist gar nicht so sehr das Thema. Die Monster wollen nämlich zum Teil von dieser Insel runter und haben keinen Bock mehr drauf, gefangen zu sein und planen so eine kleine Revolte. Zumindest in dieser ersten Ausgabe ist das so. Als Geheimwaffe haben sie eben diesen Ultraman-Prestige. Ne? Also Ultraman ist eben auch dieser Superheld damals in Japan gewesen, der so groß werden kann, dieser rot-weiße, ich glaube, der ist rot-weiß, Superheld. Hier gibt es diese Figur eben auch. Das Ganze endet dann auch in einer ziemlichen Prügelei. Das Ganze wird wohl eine Ongoing sein. Ich guck mal eben. Es sieht nicht so aus. Also im Previous-Katalog ist jetzt nicht vermerkt, ob es da eine definitive Endzahl von Ausgaben geben soll. Ich finde allerdings dafür, dass es eine ongoing wird diese Ausgabe nicht vernünftig abgeschlossen. Also es endet eigentlich mit einem, also wenn es bei dieser Ausgabe bleiben würde, wäre sie gut beendet, sagen wir es mal so. Wenn man in die Solicitations guckt, auf jeden Fall für die nächsten Monate, wirkt es auch so und scheint es auf jeden Fall so, als würde man diese Gefängnisinsel sobald nicht verlassen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht für eine spannende Geschichte, aber da muss man auch mal am Ball bleiben. So als erste Ausgabe war das schon ganz interessant und hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, vor allem auch optisch war das auf jeden Fall schon sehr interessant. Man sollte mal auf Ausgabe 2 abwarten, sich da mal eine Review durchlesen und gucken, ob das was für einen ist oder vielleicht einfach mal bei Onipress auf die Seite gehen und gucken, ob das was für einen ist, weil, wie gesagt, es ist halt wirklich so dieser Spoof auf die japanischen Monsterserien und das ist vielleicht jetzt auch nicht für jeden sofort was. Dann geht's weiter mit ja, Besprechung der ersten beiden Ausgaben von Convergence von DC. Das ist so dieser große pinke Elefant, der hier im Raum steht. Und zwar möchte ich anfangen mit Ausgabe 0. Ausgabe 0 hat so ungefähr die Handlung, das spielt ungefähr zur Zeit vom Ende von Superman Doom. Das heißt, Superman war noch im All unterwegs, hatte gerade gegen Brainiac gekämpft und landet dann in irgendeinem Wurmloch und findet sich auf diesem Convergence-Planeten wieder. Wird da von diesem Galactus-artigen Brainiac, den man jetzt bei DC schon seit ein paar Monaten immer mal wieder sieht, so gefangen genommen und so ein bisschen gefoltert, kann sich dort dann befreien und trifft dann auch viele, viele verschiedene Brainiacs, die ihm dann so die Prämisse von diesem Planeten erklären. Das ist ganz nett gemacht, weil man sieht wirklich, oh, ich glaube auch in einem Panel, ich glaube 10 oder 12 verschiedene Varianten von Brainiac, wirklich seit dem Silver Age bis ins Bronze Age, 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er, der ganz neue New 52 Brainiac ist mit dabei, also den Grant Morrison dann ja geschrieben hat. Die sind alle mit dabei. Das ist eine schöne Zeitreise. Das Heft krankt aber tatsächlich an so ziemlich dummen Begebenheiten, an inkonsistenten Zeichnungen. Denn Jurgens, der Autor, ist meiner Meinung nach ein besserer Zeichner als sein Autor ist. Die einzige Figur, die er so ein bisschen die er so ein bisschen auch gut kontrollieren kann, ist meiner Meinung nach Booster Gold. Und dann hört es aber auch fast schon auf. Dazu hat er dann Ethan van Sciver. Und Ethan van Sciver ist meiner Meinung nach ein brillanter Coverzeichner, weil er wirklich großartig zeichnet. Also optisch ist das okay. Nur sein Storytelling ist wirklich was für ein Arsch. Also manche Leute sagen von ihm, dass er ja, eine konsistente Erzählung wirklich vernachlässigt, wenn er dafür aber ein krasses Bild zeichnen kann. Und das merkt man hier also überall. Also es ist sehr inkonsistent, hat viele Anschlussfehler, es macht nicht wirklich Spaß. Es wirkt einfach nicht so aus einem Guss dazu, diese sehr, ja, wie soll ich das sagen, bescheuerte Handlung. Ich hab also wirklich final für mich gelernt, und das ist eine Sache, da war ich sehr, sehr erschüttert darüber. Ich habe für mich gelernt, die Finger zu lassen von Ausgaben mit der Nummer 0. Also das war also zumindest bei DC, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die keinerlei Mehrwert bieten für diese Serie. Das ist das Einzige, was ich über dieses Heft sagen kann. Es bietet eigentlich keinen Mehrwert. Hinten im Backup finden sich dann noch zahlreiche Doppelseiten, wo dann auch die Realitäten nochmal angesprochen werden. Da gibt es ein paar Überraschungen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber im Grunde genommen ist es alles Metropolis, es ist Gotham, es ist New York, es ist so, also, das sind viele Sachen dabei, wo ganz klar war, okay, die musste man damit reinnehmen. So die einzige wirkliche Überraschung ist, dass man zweimal Erde C hat, einmal Erde C minus mit den Just a Lotta Animals und danach eben Hollywood, California mit der Zoo-Crew. Aber im Grunde genommen war es das eigentlich schon. Da gibt es noch irgendwie den Schuppen von Sugar and Spike. Sugar and Spike ist so eine Serie aus den 60ern, so eine Comicserie aus den 60ern über zwei Babys, die ihre Umwelt zwar verstehen, aber nur untereinander kommunizieren können irgendwie. So eine Mischung aus den Rugrats und Calvin und Hobbes, wenn man so möchte. Das ist so der einzige wirkliche Exot in dieser ganzen Geschichte. Alles andere ist halt wirklich so, ja, guck mal hier, da ist Captain Obvious. Und alles andere ist da wirklich sehr, sehr vorhersehbar gewesen an den Realitäten. Und wie gesagt, es ist wirklich Gotham, Metropolis, Gotham, Metropolis, oh, guck mal hier, New York, Gotham, Metropolis, bla bla bla bla bla. Auch da wirklich nicht so eine Überraschung. Was mich dann auch in der Darstellung dieses Planeten sehr stört, ist, dass er sehr weitläufig ist. Überall gibt es diese Inseln in Form dieser Städte, die sind einfach inmitten dieser Wüsten und dazwischen teilweise 2, 3, 4, 5 Kilometer Wegstrecke bis zur nächsten Stadt. Als ich von Convergence gehört habe und die ersten Promos und Promobilder auch gezeigt wurden letztes Jahr, hat man dieses Wabenmuster gesehen. Und auch der Planet von Brainiac, dieser Blood Moon, der wurde schon mal gezeigt und der war auch genauso aufgebaut wie diese Wabe. Also ein Kontinent war praktisch diese Stadt und das war so mein Bild von dieser Welt. Und jetzt sieht man diesen sehr weitläufigen, fast schon ja langweiligen Planeten und die Städte sind da wie so, ja, wie soll ich das sagen, ja, so wie so zufällig draufgeworfen und liegen sehr weit auseinander. Das macht sich dann auch vor allem in den regulären Convergence-Heften bemerkbar, dass es einfach überhaupt keine Direktheit gibt. Also die Städte sind sehr, sehr weit auseinander, es wirkt alles sehr verlassen und ruhig. Und jede Stadt hat in der Zeit, also in diesem einen Jahr, was sie jetzt dort gefangen sind, haben die sehr für sich gelebt, ohne zu wissen, dass es eben noch außerhalb Städte gibt, weil man sie auch nicht sehen kann auf der Entfernung, ist ja klar. Und diese komplette Isolation ist einfach total seltsam, dass man, ne, ich kann das gar nicht so großartig erklären, aber es wirkt einfach, also ich habe da jetzt nur ein englisches Wort für, es wirkt nicht so tight. Ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen kann. Es wirkt einfach nicht so griffig. Es ist nicht so, ja, okay, das ist jetzt diese eine Idee, die ihr haben musstet, um diesen Event tatsächlich dann durchziehen zu können. Vielleicht einfach, weil man Marvel da nicht so ganz kopieren wollte, weil Secret Wars war ja genau dieses. Also hier haben wir einen Flecken von der Erde, hier haben wir einen Flecken von der Erde und alles ja verschwimmt so ein bisschen ineinander. Vielleicht wollte man genau das vermeiden, aber meiner Meinung nach war das ein grober Fehler, weil dadurch wirkt es einfach sehr inkonsistent. Das gleiche gilt für Ausgabe 1. Das war meiner Meinung nach also mit eines der schlechtesten Hefte, die ich von DC seit langem gelesen habe. Es geht los mit den Charakteren aus diesem Injustice-Videospiel, dieses Beat'em-Up-Spiel. Die kämpfen da mal wieder gegen Superman und wollen ihn irgendwie ausnocken. Das sind auch, glaube ich, genau die Figuren, die man aus den Videospielern auch kennt, also so Harley Quinn, Batman und so weiter und so fort. Da gibt's also auch keine große Überraschung in dem Fall. Und die kämpfen dann gegen Superman und plötzlich geht, wie gesagt, diese Kuppel runter und alle haben ihre Kräfte wieder. Und irgendwann kommt dann so eine große Hand, zerstört diese Realität und es ist einfach dann auch zu Ende. So, es ist, zerstört eben diese Realität, sagt, ah, das Experiment ist gescheitert, euch hier hinzubringen war ein Fehler, bla bla bla. Und damit ist der Auftritt dieser Injustice-Erde vorbei. Im Anschluss geht es direkt weiter mit den Charakteren aus den alten Earth-2-Comics. Also eben, was ist mit den Charakteren passiert, mit Batman, Thomas Wayne, was ist mit Dick Grayson und so weiter und so fort. Also die Figuren, die diese Zerstörung von Erde 2 direkt nicht überlebt haben und nicht auf diesem Raumschiff gelandet sind. Also ich glaube, Green Lantern, Batman, wer ist noch dabei? Also Dick Grayson, das sind jetzt so die ersten drei, die mir so aus dem Kopf gerade einfallen. Und es geht eigentlich viel eher um diese Charaktere, die treffen dann auf diesen Telos, der erklärt denen in doppelseitigen Spreadpages die ganze Prämisse von Convergence und du sitzt da und denkst so, ja hallo, ich habe die Solicitations gelesen, ich informiere mich seit Monaten über diesen Event, ich weiß, was hier los ist. Stattdessen verpasst man es aber, zu erklären, woher diese Figuren kommen. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, was ist mit Earth 2 passiert. Verschiedene Figuren sagen zwar, also ich glaube, Batman sagt in einer Szene sogar, ja, unsere Erde ist doch zerstört worden, wie kann es sein, dass wir das überlebt haben? In der einen Sekunde wird unser Planet zerstört, in der nächsten wache ich auf und alles ist in Ordnung und wo bin ich hier überhaupt? Aber was genau konkret passiert, kriegt man nicht gesagt und da wäre einfach so eine Recap-Page, wie Marvel die macht, einfach wesentlich angenehmer gewesen, einfach um nochmal gesagt zu bekommen, einfach auch in Rücksichtnahme auf Leser, die das Ganze noch nicht so wirklich verinnerlicht haben, nochmal gesagt zu bekommen, was ist da eigentlich passiert in den letzten, was waren das, 28 Hefte oder irgendwie sowas in den letzten 6 Monaten, sage ich jetzt mal ganz grob. Ne? Das ist ein mittelschweres Problem. Also einstiegsfreudig ist Convergence nur gerade gar nicht. Am Ende werden sie alle noch verchromt und ich habe gedacht, boah krass, wo sind wir denn hier? Sind wir hier bei SpongeBob in der Zukunft? Die Zukunft! Die Zukunft! Die Zukunft! Die Zukunft! Danke! Und weil alles irgendwie gerade mit Silber überzogen wird und ich habe also wirklich, mich hat das unheimlich abgefuckt, dieses Heft zu lesen, weil das ist auch so das, was ich bisher von diesen einzelnen Convergence-Heften tatsächlich sagen kann. Also wenn ich so Bilder davon sehe, Reviews oder eben dann tatsächlich auch so Story-Beschreibung. Es ist ein unheimlicher Fanwank, weil man einfach immer wieder diese Figuren gezeigt bekommt, die es eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Vor allem diese Legacy-Charaktere, also eben Donna Troy, Wally West und so weiter und so fort. Die alte Zoo-Crew, die in dieser Woche, ich glaube, in mehreren Heften direkt auftreten. Genauso wie die klassischen Extremists, also die aus den 80er, 90er Jahren, diese Kubi-Kubi-Kubi-Extremists praktisch. Die, also ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gleich in 4 oder 5 Heften vielleicht sofort dabei sind. Einmal mit der Kernbesetzung, dann ist es so die zweite Riege und dann also B-Charaktere. Ich glaube, Barracuda ist in einem Heft, steht da einfach nur so rum. Dann irgendwie Lord Havoc und seine Leute, also die wirklich richtig alten Lord Havocs, also nicht mal die aus den 90ern, sondern wirklich die aus den, ich glaube, 70er oder 80er Jahren. Aber im Grunde genommen ist das also wirklich, das ist nur so sporadisch und viele Figuren werden dann tatsächlich so als Cliffhanger benutzt. Und im Falle von Harley Quinn taucht Captain Carrot im ersten Heft noch nicht mal wirklich persönlich auf und das hat mich wirklich fertig gemacht. Dazu kommt eine wahnsinnige Inkonsistenz in der Darstellung. Das Ganze wirkt also tatsächlich wie eine Mischung aus Countdown Arena, The Hunger Games, also wirklich so diese Anzeigen im Himmel und so einer total verqueren Art und Weise von der Crisis on Infinite, weiß ich nicht, Leck mich am Arsch oder irgendwie sowas. Also genauso wirkt das. Das Ganze ist eine große Crisis on Infinite Leck mich am Arsch. Also das ist das Einzige, was ich wirklich dazu sagen kann. Convergence macht in der ersten Woche, also gerade mit den beiden zentralen Heften und den 2, 3 Heften, die ich jetzt gelesen habe, einfach keinen Spaß. Ich bin gespannt, wie sich das dann hinterher in der Zeichnung darstellt, wenn man zumindest eine gute Story geliefert bekäme um diese Figuren. Ja, okay, aber warum lässt man die Figuren dann nicht miteinander kämpfen? Man hat das damals gemacht bei Avengers vs. X-Men, da war es tatsächlich so, da ist man hingegangen und hat die Kämpfe zwischen den Avengers und den X-Men in eine zweite Serie ausgegliedert, um einfach Zeit für die Story zu haben. Das war aber auch nötig, weil Avengers vs. X-Men extrem dicht war von Story und die Figuren wurden währenddessen also auf dem Schachbrett verteilt. Man merkte also wirklich, die einzelnen Kämpfer der Avengers, der X-Men, das waren tatsächlich Schachfiguren, die dann auch wirklich über die Erde oder andere Dimensionen dann verteilt wurden. Das fand ich dann also auch da sinnvoll, dann die Kämpfe der einzelnen Figuren auszulagern in eine extra Serie. Ich habe das Gefühl, dass das hier genauso gemacht wird. Einfach um Platz zu haben, um die Earth-2-Charaktere jetzt in den nächsten 2, 2,5 Monaten neu zu positionieren. Die kriegen dann ja dann später, ich vermute mal, diese Erde als ihre eigene Realität. Zumindest sagen das die Solicitations aus für eben entsprechend ab Juni. Und das ist so die einzige Funktion von dieser Convergence-Kernserie. Vielleicht überrascht DC uns noch, also vielleicht zaubern sie in letzter Sekunde nochmal so ein Häschen aus dem Hut und drehen das Ganze vielleicht nach 3, 4 Ausgaben. Aber so von den ersten beiden Ausgaben, muss ich sagen, ist das wahnsinnig schwach. Und im Grunde genommen ist das Ganze bloß die Fortsetzung von World's End, also Earth 2 World's End. Und wenn man das schon nicht gelesen hat und dann nicht mal weiß, wo die Figuren herkommen, dann bleibt nur noch dieses ganze Universe-Building mit diesem Telos über. Ansonsten ist da nichts mehr drin für einen neuen Leser. Das ist total schwach. Das Setting ist langweilig, weil es ist einfach nur ein Wüstenplanet mit so kleinen eingestreuten Inseln. Es sieht aus wie dieser Wüstenplanet in diesem Super Mario-Film. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Da hast du diese Koopa-Stadt oder Koopa-Town oder weiß gar nicht, wie die genau heißt. Also, oder Koopa City oder sowas. Und das ist eben eine so eine große Stadt auf einem Wüstenplaneten. Und so wirkt das. Nur, dass halt überall so eingesprengelt diese Städte sind. Und das ist immer Gotham. Es ist immer Metropolis. Und selbst in diesem Speedforce-Heft mit Wally West ist es Gotham. Warum kann es da nicht Central City sein? Na, wieso muss es da ausgerechnet Gotham sein? Na, und keine Ahnung. Also dass man da einfach dann versucht, die Leute dann über diesen Batman Fan Wang da noch irgendwie so reinkriegen. Max hat das damals immer so diese Bat-Werbung oder sowas genannt. Oder Bat-Marketing. Ich weiß gar nicht, wie das genau genannt werden kann. So Bat-Trick, ne? Versucht man dann die Leute auf diese Serie zu bringen und das ist meiner Meinung nach einfach in den ersten beiden Heften, also 0 und 1, eben nicht besonders gut gelungen. Das ist also meine Bottomline für diese beiden Hefte, ist also wirklich DC, da habt ihr euch ein ziemliches Ei gelegt und zwar ein richtig schlechtes, und zwar schwefeliges und ein abgelaufenes Osterei. Was anderes ist das hier nicht. Convergence ist kacke. Mehr sage ich dazu nicht. Geht's jetzt nochmal weiter mit einem guten DC-Heft, nämlich Teen Titans Annual Nummer 1. Die Story ist relativ schnell erzählt. Superboy kommt zurück und ihm wird vorgeworfen, dass er eine kleine Siedlung praktisch komplett umgebracht hätte. Angeblich wären das Alien-Aussiedler gewesen, die auf der Erde so ein Refugium gesucht haben. Er wird dafür auch angeklagt, beziehungsweise erstmal mitgenommen von der Polizei, sitzt dann irgendwo in einem Zimmerchen. Dann kommt Detective Jones rein, also ein schwarzer Detektiv mit Schlapphut und komischen Augen. Und ich habe mich schon in meinem Bettchen gefreut, weil ich wusste ganz genau, wer dieser Mensch ist. Nämlich, das war der Martian Manhunter in seiner menschlichen Identität. Ich glaube tatsächlich, dass das der erste Auftritt von Martian Manhunter als dieser Detektiv ist, also als eben der Manhunter tatsächlich. Er geht dann zu Superboy und prügelt den Windelweich, weil er natürlich sauer ist, dass Superboy angeblich diese Leute getötet hat. Das Ganze entspinnt sich dann relativ weit raus. Die Teen Titans greifen ihn dann ab, versuchen Kon-El dann auch zu beschützen, stellen sich so um ihn herum. Und das Ganze ist ein sehr interessantes Stück von, wer hat's getan? Who done it? Ist ja so ein Genre auch im Krimi. Superboy bestreitet eigentlich, dass er es gewesen ist. Verschiedene andere Figuren um ihn herum sagen auch, dass es eigentlich nicht gewesen sein kann. Man kann es sich nicht vorstellen. Er selber hat aber auch nicht wirklich Erinnerungen daran. So, und es ist einfach ein sehr interessanter Startpunkt eben für die Teen Titans nach Convergence. Und ich bin wirklich gespannt, wohin das geht. So ein bisschen hat man versucht, ihm so die Identität des 90er-Jahre-Kon-Els wiederzugeben. Also, dass man ihn also auch wieder hat rufen lassen, don't call me boy, I'm Superboy. Das war auch so ein Motiv, das dieser Charakter in den 90er Jahren hatte. So, ich trage dieses Zeichen, dieses S, weil es was bedeutet. Und ich möchte diesem Logo möchte ich eine Bedeutung geben. Das war so sein Motiv. Und das schafft man tatsächlich in diese Figur wieder reinzusetzen. Ich habe das in dieser Figur lange vermisst. Deswegen hatte ich dann irgendwann auch aufgehört, Teen Titans zu lesen. Also das vorherige Volume, das aktuelle ist, glaube ich, Volume 5 oder Volume 5 und das davor war Volume 4 entsprechend. Und das habe ich dann irgendwann nicht mehr weitergelesen, weil ich gesagt habe, nee, komm, auf den Quatsch habe ich keine Lust mehr. Und dann rannte ja auch irgendwann Superboy in der Zukunft rum. Dann gab es diesen bösen Superboy, dann gab es irgendwann dieses Hypertime-Geschwurbel, was in den 90er Jahren auch besser hingekriegt wurde. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war eine Story, die gab es in der Original-Superboy-Storyline von Carl Kiesel, gab es die entsprechend auch schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also dieser Superboy, so wie er in diesem Heft aufgetreten ist, hat er mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Die ganze Teen Titans-Serie hat mir bisher wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich dieses ganze Geschwurbel mit der Elite, die da momentan ja auch gerade wieder zurückkehrt, ein bisschen aufgedrückt finde, auch wenn die Besetzung gerade eine ganz andere ist. Also da sind ganz andere Figuren wieder mit dabei. Ich glaube Beast Boy und Clarion so als vorderster Front und was aber auch Charaktere waren, die schon mal in Young Justice waren oder auch schon mal in den Teen Titans natürlich. Genau, Kid Flash war das, Kid Flash. Und Kid Flash war ja eigentlich in der Zukunft, ob das jetzt Impulse ist oder Kid Flash, ich bin da nie wirklich hingekommen. Aber es gab ja auch keinen wirklichen Kid Flash. Also Wally West ist ja noch gar nicht so richtig aufgetreten. Wie gesagt, ich muss ganz ehrlich zugeben, dieses Teen Titans Heft war wieder ein ziemlicher Lichtblick. Freue mich also auch wirklich auf die Teen Titans nach Convergence. Und für mich ist also auch ganz klipp und klar, dass ich nach Convergence gar nicht mehr so viel DC lesen möchte. Also das Einzige, was ich weiterverfolgen werde, ist die Justice League und eben die Teen Titans. Da mache ich wirklich einen Strich. Das sind die beiden Serien, die mich momentan am meisten begeistern. Und genau dabei wird es bleiben. Und bei Marvel muss ich da mal sehen, wie das nach Secret Wars weitergeht. Dann geht's weiter mit Captain Victory and the Galactic Rangers. Das ist von Dynamite. Das war eine sechsteilige Serie, die im letzten Jahr schon gestartet ist. Captain Victory and the Galactic Rangers ist eine alte Serie von Jack Kirby. Die Lizenz liegt im Moment bei Dynamite, schon seit ein paar Jahren. Da gab es vor etlichen Jahren mal so diesen Event Kirby Genesis, wo man einfach alles genommen hat, was von Kirby noch irgendwie verfügbar war. Man hat etliche Schubladen aufgezogen, seine ganzen Konzepte rausgeholt, Entwürfe, existierende Charaktere genommen und die in diesen großen Topf geschmissen, einmal kräftig umgerührt hat. Alex Ross hat dann den Pinsel geschwungen und hat dann angefangen zu malen. Und das war dann eben Kirby Genesis. Parallel dazu gab es dann eben von Sterling Gates geschrieben noch eine weitere sechsteilige Captain Victory Miniserie, die ich aber gar nicht mehr so genau im Kopf habe. Das war aber schon so ziemliche Space Opera. Ich habe dann im letzten Jahr angefangen, die Serie zu lesen, also eben die neue Captain Victory und the Galactic Rangers. Habe das erste Heft gelesen und war gar nicht so wirklich in der Lage, das zu verstehen, weil es ist sehr außergewöhnlich gezeichnet. Das ist sehr interessant und abgedreht geschrieben. Man hat eigentlich gar nicht so sehr einen leichten Einstieg in dieses Heft. Und habe dann einfach wirklich abgewartet, bis alle 6 Hefte vorliegen, um es dann in einem Zug zu lesen. Das mache ich normalerweise nicht. Hier hat sich's wirklich angeboten. Solltet ihr euch das wirklich dann am Ende dieses Podcasts holen wollen, wartet auf den Trade, weil es ist wirklich eine Geschichte, die sich wesentlich besser im Trade liest als in einzelnen Kapiteln. Worum geht's in der Geschichte? Also Captain Victory ist erstmal ein Anführer einer Sondersuper-Einsatztruppe im Weltraum, nämlich den sogenannten Galactic Rangers, und ich höre den Vogel immer noch draußen piepsen. Das ist super anstrengend gerade, weil ich kann mich kaum konzentrieren. Bubi, bubi, bubi. Das ist furchtbar. Weil er so ein Musterbeispiel eines Weltraumgenerals ist, wird er immer, wenn er stirbt, geklont. Das habe ich damals, als ich die Serie zum ersten Mal entdeckt habe. Das kann man, glaube ich, mal nachhören in Nerd, Nerd, Nerd Staffel 1, Folge 2. Da habe ich die Serie nämlich entdeckt in der deutschen Übersetzung von Condor und habe das noch ziemlich belächelt nach dem Motto, hey, wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Ne? So nach dem Motto, ja, der da seine Kamikaze-Aktion gestartet, ist dabei draufgegangen und wir brauchen jetzt wieder unseren neuen Captain Victory. Und mit dieser Prämisse wird in dieser Serie sehr gut gespielt, weil 2 Klone gehen den Galactic Rangers verloren. Der eine war in so einem Regenerationsprozess, der war kaputt und beschädigt, ist auf einem fremden Planeten mit irgendwelchen Alien-Monstern gelandet. Und der zweite war noch nicht ganz ausgereift und ist dieser Vogel, der nervt. Und der zweite war noch nicht ganz ausgereift und landet dann durch so ein, weiß ich nicht, galaktisches Phänomen im Amerika der 70er Jahre. Diese sehr unterschiedlichen Settings zu haben, diese sehr unterschiedlichen Charaktere, wie gehen sie damit um? Was macht vor allem eigentlich wirklich Captain Victory aus? So dieser bedingungslose Soldat, der er ja eigentlich ist. Und wie wirkt sich das auf diese beiden Zustände aus? Also einmal dieser beschädigte Captain Victory-Klon auf diesem fremden Planeten mit den vielen Alien-Monstern und dann aber eben auch dieser junge, unerfahrene Captain Victory-Klon, der eben in einer Nachbarschaft landet, die also wirklich stark von, Gangsterbanden und so Gangwars geprägt ist und da dann auch zu so einer Art Beschützer wird und zusammen mit seinem Kollegen Dante dann also anfängt, Nachbarschaftspolizei zu machen, also Geschäfte zu beschützen, Geschäftsbesitzer zu beschützen und die Gangs eben daran zu hindern, Unheil zu verbreiten. Wie gesagt, die Optik wird euch auffallen, das ist sehr, sehr außergewöhnlich gezeichnet. Das Ganze geht dann auch 5 Ausgaben lang relativ stringent nach vorne, also das ist also wesentlich geradliniger, als die Optik das vielleicht vermuten lassen würde. Die 6. Ausgabe dann hinterher ist allerdings das totale krasse Geschwurbel mit zahlreichen Zeichnern, mit zahlreichen Autoren, unter anderem auch Grant Morrison, der ein paar Seiten dazu steuert. Was man in der 6. Ausgabe macht, ist sehr interessant. Ich will nicht zu viel verraten, aber man schafft es tatsächlich, und jetzt Achtung, Klammer auf, weil das ist ja eine Serie, die bei Dynamite erschienen ist, Klammer zu, man schafft es auf eine sehr interessante Art und Weise, Captain Victory mit Jack Kirbys Fourth World in Verbindung zu bringen. Und das also wirklich direkt im Panel, es wird direkt gesagt und es ist total abgefahren, wie das auch gemacht wird, ohne sich da in großartige Copyright-Schwierigkeiten zu bringen. Ganz, ganz großartige Serie. Wer mit der Optik klarkommt, dem wird hier eine Serie geboten, die man sich einfach mal angucken sollte. Das ist kein warmer Aufguss dieser ganzen Kirby-Konzepte, wie es manchmal der Fall ist. Gerade DC macht das ja im Moment auch wieder mit Bravour. Alles, was Kirby ist, einfach nochmal wieder warm aufzukochen und zu gucken, ob man es noch essen kann. Und meistens ist es eher so ein bisschen fad. Insgesamt muss ich aber sagen, das ist richtig, richtig großartig gewesen. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht zu lesen und das ist meine große Empfehlung. Captain Victory and the Galactic Rangers von Dynamite. Ja, das war's mit meinen Themen schon. Ich gehe jetzt nochmal eben in die Previews. Es gibt ein paar Sachen, über die ich eben reden möchte. Teilweise Sachen, die in Amerika rauskommen, teilweise Sachen, die auch jetzt demnächst in Deutschland rauskommen. Und zwar geht's los bei Marvel mit einer, ich hoffe, mit einer Serie. Zumindest sieht's ganz so aus. Giant Size Little Marvel AVX. Das ist eine Secret Wars Begleitserie von Scotty Young tatsächlich mit diesen kleinen Marvel-Helden. Also wahrscheinlich wieder Avengers vs. X-Men zum zweiten Mal. Da gab's schon mal eine Ausgabe von kurz nach Avengers vs. X-Men. Das hieß, glaube ich, A-Babies vs. X-Babies. Und das ist das hier wahrscheinlich nochmal, aber ein bisschen aufgepumpter, nochmal krasser, weil eben auch gezeichnet von Scotty Young. Da kann man sich drauf freuen. Das geht jetzt im Juni los. Wie gesagt, meiner Meinung nach, zumindest finde ich keine anderen Informationen, ist das nur ongoing, deswegen auch eben Nummer 1. Aber dadurch, dass da dieser Zusatz Giant Size ist, kann das auch ein One-Shot sein. Also man müsste mal die Solicitations abwarten jetzt für Juli, Vielleicht gibt es da nochmal mehr Informationen. Bei IDW wird was gemacht, auf das ich nur gewartet habe, nämlich Ghostbusters Get Real. Man macht ein Crossover zwischen den aktuellen Comic-Ghostbusters und den originalen Cartoon-Ghostbusters, also den Real-Ghostbusters praktisch, die ja im Zeichenstil schon sehr unterschiedlich sind. Weiß ich nicht, ob ich da einsteigen soll, weil ich mit den Ghostbusters-Comics jetzt nicht so ganz zufrieden war bisher. Da habe ich eine Zeit lang mal, ich glaube, das war New Ghostbusters, habe ich da gelesen. Das hat mir nicht so sehr gut gefallen. Ich muss mal abwarten, ob das was für mich ist. In Deutschland geht's im Juni weiter mit Battle Angel Alita Last Order. Da kommt ein neuer Band raus, was ich ganz interessant finde, dass der Zeichner und Autor das also tatsächlich weiterführt, weil Alitas Last Order ist eigentlich ausgeführt, wenn ich das richtig verstanden habe, vor ein paar Bänden. Und er verlagert das Setting also jetzt eigentlich mehr wieder auf die Nebencharaktere, geht zurück auf den Planeten, also zurück auf die, Anführungszeichen, Erde und erzählt dann eben, was diesen Figuren in der Zwischenzeit passiert. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, weil ich eigentlich, wenn eine Serie Battle Angel Alita heißt, dann möchte ich dann eben auch diesem Battle Angel geschichtlich folgen. Na ja, mal gucken, wie das sich dann tatsächlich hinterher darstellt. Das eben bei Carlsen, und auch bei Carlsen im Juni erscheint der 5. Band der sogenannten Akira Toriyama Short Stories. In dem Fall eine abgeschlossene Geschichte, nämlich der neueste Manga von Akira Toriyama, den er jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit erst gezeichnet hat, nämlich Jacko. Der ist, glaube ich, bereits in Amerika erschienen, und ich habe mich also schon gesehen, wie ich mir ein amerikanisches Manga besorge und den Band also tatsächlich dann, ich glaube, bei Wiz Media ist der erschienen, habe ich dann also schon gesehen, wie ich diesen Band gekauft habe. Ich hatte die Reihe Akira Toriyama Short Stories aber sowieso schon im Abo, ne, weil ich einfach meine Lücken füllen wollte, gerade mit diesem ganzen Kram, den er in seiner Anfangszeit produziert hat. Den 4. Band habe ich aber ausgelassen, weil da nochmal gesamt die ganzen Geschichten von Nekomajin drin sind, und den Sammelband habe ich nun mal halt schon im Schrank stehen, und dann habe ich den 4. Band dann einfach auch zurückgehen lassen und habe gesagt, so, nee, lass mal, weil ich habe das alles schon. Der 5. Band ist aber dann auf jeden Fall schon mal gekauft, da freue ich mich sehr drauf, eben der neue Manga von Akira Toriyama. Genau, das war also im Prinzip dann Nerd Solo für heute. War ja ein bisschen viel Review und Preview heute, viel DC auch ein bisschen wieder. Das wird sich aber dann nach Convergence oder eben, ja, vielleicht auch während Secret Wars dann schon ändern, wenn wir das Thema DC dann auch endgültig abschließen, oder ich zumindest das Thema DC abschließe. In den nächsten Wochen mache ich nämlich mal so den sogenannten DC Comics Wrap-Up. Da werde ich mich mal so den Serien widmen, die jetzt zu Ende gegangen sind und oder für mich auch zu Ende gegangen sind, nochmal so ein paar Karteileichen abarbeiten, die ich in den letzten Sendungen angekündigt habe, aber noch nicht geschafft habe zu reviewen. Die Sendung kommt dann in den nächsten Monaten oder nächsten Wochen besser gesagt, und wie gesagt, irgendwann dann ja auch der Wechsel hier von dem Fokus weg von DC mehr nach Marvel. Das wird dann ja auch ein paar meiner Stammhörer, glaube ich, ganz großartig freuen. Ja, wie gesagt, das soll es mal gewesen sein für diese Woche. Ich habe jetzt auch, irgendwie muss ich diesen Vogel umbringen, der mir die ganze Zeit hier in meine Sendung reingepiepst hat. Das ist ja furchtbar. Ich hasse der Frühling ist furchtbar, weil eigentlich ist das Wetter immer schön, aber die Natur fängt an, Krach zu machen. Also das ist unfassbar. Die Natur wird wahnsinnig laut. Es ist nicht zu fassen. Auf wieder Nerd. Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen.